Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, ich begrüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Jetzt sind wir im Fernsehen auch da. Ich grüße euch herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir starten eine neue Woche. Und wie immer montags mit einer offenen und freien Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte unbedingt eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. So, mein erster Anruf heute Nacht ist der Stefan. Und Stefan ist 35 Jahre alt. Hallo Stefan. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Domian. Ja, Stefan. Ja, mein Thema ist, ich habe das Tourette-Syndrom. Ja. Seit meinem 13. Lebensjahr. Und ja, ich habe, weiß ich nicht, irgendwo nicht richtige Freunde, so die zu mir stehen. Und wir kommen da irgendwie auch auf eine Art und Weise auch gar nicht wirklich mit klar, weil ich auch noch zusätzliche Zwänge habe. Ja, wie äußert sich das Tourette-Syndrom bei dir? Zum Glück nicht mit vokalen Tics, zum Glück nicht. Also vokalen Tics heißt, dass du nicht irgendwelche Schimpfwörter in die Gegend sprichst? Nein, gar nicht. Sondern? Ich habe nur diese Zuckungen halt mit Schultern oder ein unsicheres Gangbild halt, Tippelschritte, und das ist schon sehr extrem bei mir. Das heißt nicht so extrem wie bei Christian Hempel. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Bericht gesehen hast. Das ist ja mega extrem. Ja. In abgeschwächter Form halt jetzt nicht. Hast du es immer? Immer, jeden Tag. Also ich kann das nicht kontrollieren. Das heißt, im Moment, während wir sprechen, hast du das auch, obwohl man das natürlich dann nicht akustisch... Je einer angespannten Situation ist es natürlich auch extremer, logisch. Ja. Wenn ich vorm Computer sitze, ist es schlimm halt, ne? Mit der Maus, aber so ja. Im Großen und Ganzen kann ich mich schon einigermaßen zusammennehmen jetzt. Also nochmal ein extremes Zucken im Gesicht? Mit Kopfzucken, Schulterzucken, so ja. Eigentlich schon, ja. Ja. Und was war das mit den Trippelschritten? Was ist das? Das ist ein unsicheres Gangbild, was ich habe. Ja. Also ich kann, wenn ich jetzt gerade auslaufe, habe ich immer das Gefühl, so Wechselschritte machen zu müssen. Ja. Also das hast du, sagst du, seit deinem 13. Lebensjahr. Ja. Wie wirst du behandelt dagegen? Also es gibt Leute, die verspotten mich, und es gibt auch Leute, die tolerieren das halt. Ne? Wie verspotten dich denn die Leute? Was sagen die denn? Ja, indem die Leute über mich lachen und keine Ahnung, und ich auch nicht wirklich irgendwie Kontakt zu Leuten finde oder irgendwelche Freunde habe, die mich so akzeptieren, wie ich bin halt. Ne? Also ich hatte so den Eindruck so in den letzten Jahren, weil sehr viel in den Medien darüber berichtet wurde, ja, ja. Dass so auch die Toleranz größer geworden ist bei den Leuten. Früher, ich weiß noch so vor 10 oder 15 Jahren oder vielleicht noch länger her, ja. Da war man immer ganz hilflos, wenn man mit jemandem konfrontiert wurde, der diese Erkrankung hatte, weil man nicht wusste, was das für eine Erkrankung ist oder dass es überhaupt eine Erkrankung ist. Also ich meine, ich reagiere also nicht mal besonders nett darauf, ne, wenn man mich jetzt zum Beispiel irgendwie da im Bus danach hält oder so oder sonst was. Ich meine, ich kann da schließlich auch nichts dafür, und ich meine, ich stehe halt schon auf und konfrontiere die Leute und mache die auch dumm an und sage, pass mal auf, guck mal hier, packt sich meine eigene Nase. Ich meine, ich kann letztendlich auch nichts dafür. Dass Was war denn der für dich verletzlichste Spruch, den man dir gesagt hat? Ja, weiß ich nicht. Also so oder schlimmste oder angenehmste? Weiß ich nicht, also das kann ich jetzt so auch nicht so genau sagen. Mhm. Ich mein, du sagst, dass du keine Freunde hast? Nee. Und du meinst, das liegt an... Und keine Freundinnen? Nee. Du hattest auch noch keine? Doch, Freundin hatte ich schon, aber das hat nie lange gehalten eigentlich. Ja. Wirklich damals. Was machst du vom Beruf? Ich mach gar nicht vom Beruf. Ich bin arbeitslos. Ja. Hast du im Beruf gelernt? Nee. Nee. Hängt das auch mit der Erkrankung zusammen? Auch, das sind viele Gründe. Damals zu Hause viel falsch gelaufen ja. Und viel krank gewesen, und ach, das sind so viele Aspekte, die da zusammenkommen, und hat nie wirklich alles geklappt und keine abgeschlossene Berufsausbildung, und naja. Was machst du den lieben langen Tag? Ja, meistens zu Hause vom Computer und ja, irgendwas gucken, dass ich was nebenbei was machen kann, so aufsichtsmäßig, aber... Ja, du hast gerade am Anfang gesagt, dass neben dem Tourette-Syndrom auch noch andere Zwangs... Ich habe Zwänge, ja. Geschichten, also was sind das für Zwänge? Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Küche reinkomme, putze ich das Terrainfeld ab oder ich muss die Gläser mit dem Etikett nach vorne, so eine Aufschrift drauf, alle nach vorne richtig einsortieren und das macht mich manchmal richtig bekloppt oder das Bett richtig frisch beziehen und gerade zupfen alles und das ist also wie, wichtig. Wie oft beziehst du das Bett frisch? Ja, einmal die Woche halt, ne? Und aber dann richtig schön, also jeden Morgen, wenn ich geschlafen habe, also ich aufgestanden bin, ich schüttel das aus und ziehe das also vernünftig gerade, also so, dass es nicht tiptop aussieht. Ne? Also bis zu einem gewissen Grad ist das auch okay. Ja, aber weiß ich nicht, also es ist schon extrem irgendwie, also, das muss alles wirklich perfekt sein. Aber das heißt ja, dass zusätzlich zu der Haupterkrankung, sag ich mal, dich diese anderen Geschichten auch noch zusätzlich wahrscheinlich isolieren und mehr auf dich zurückwerfen. Ich möchte mich auch gerne irgendwie davon lösen, aber irgendwie schaffe ich das nicht wirklich. Was hast du denn bisher unternommen? Ja, ich habe geguckt bei ihm im Internet, so Selbsthilfegruppen und irgendwie, also Medikamente jetzt irgendwie, gibt's ja nicht wirklich was so gegen das Tourette. Ich glaube, damals war ich in Behandlung bei Frau Dr. Müller-Wahl in Hannover und ich hatte damals gesagt, ich könnte irgendwie so THC in Tropfen nehmen, da wird dieses Tourette irgendwie eingedämmt werden. Also es wird dann irgendwie nicht so, nicht so gut, krass. Da kann ich nicht zu sagen, da musst du dich mit Medizinern unterhalten. Ja, ja. Das heißt, du bist, was das Tourette-Syndrom anbelangt, nicht in permanenter ärztlicher Betreuung Aufsicht? Doch, ich habe einen Neurologen. Achso, du hast einen Neurologen, ja. Und nimmst du da regelmäßig Medikamente ein? Nein. So, und die anderen Geschichten, hast du dich da schon drum gekümmert, um diese Zwangserkrankungen, Zwangsneurosen? Ich soll ja wieder vorstellig werden in Hannover. Also dieses mit dem Asperger-Syndrom, das ist ja erst seit kurzem diagnostiziert worden. Ich hab das schon nicht so lange, ne? Seit 2-3 Jahren. Und das mit dem Tourette habe ich ja seit 13 Lebensjahr. Ja. Was ist jetzt vor kurzem erst diagnostiziert worden? Das Asperger-Syndrom. Was ist das genau? Diese Zwangsstörung. Ach so. Ja. Du hast du gerade gesagt, du hättest schon mal dich umgeguckt nach Selbsthilfegruppen oder sowas. Was ist daraus geworden aus dem Umgucken? Ja, nicht wirklich was. Ich meine, im Internet habe ich schon ein paar Mal durchstöbert, aber so wirkliche Selbsthilfegruppen, also wüsste ich auch nicht, wo es da was gibt. Oder wo man sich dann hinwenden kann. Ja, aber auf jeden Fall ist von deiner Seite aus der Wille da, schon irgendwie unter Leute zu kommen und würde ich ganz gerne, ja. Würde ich sehr gerne, ja. Gibt es ganz viele Sachen, Stefan, gibt es ganz viele gute Dinge, von Selbsthilfegruppen bis Therapie angeboten. Würden wir dich gerne informieren. Super, ich habe mal so einen Bericht gesehen, wie schon gesagt, mit Christian Hempel da. Der ist ja Vater geworden und war so extrem bei dem, dass er irgendwie seinen Monitor irgendwie hinter so einer Glasscheibe da hatte, da alle Nasen lang, glaube ich, kaputt gekloppt hat oder irgendwie die Maus in die Wand gekloppt hat. Der brauchte jeden Tag ein neues Handy. Also wirklich mega extrem eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Bericht gesehen hast. Ne? Ja. Bei mir ist also nicht so schlimm. Ja. Zum Glück kann ich dem Gott noch danken. So, was so diese Hilfsangebote anbelangt und Selbsthilfegruppen, das immer ein guter Einstieg ist, für einen selbst aus einer, wie auch immer, misslichen Lage herauszukommen, würden wir dich jetzt gerne informieren. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Super. Ja, lieber Stefan? Ich alles danke. Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Mach's weiter, Domian. Ne? Tschüss, vielen Dank. Tschüss. So, liebe Leute, morgen ist Thementag bei uns. Und morgen heißt unser Thema das falsche Medikament. Ich möchte gerne mit Menschen reden, die aus Versehen oder sogar auf ärztlichen Rat, ärztliche Anweisung ein Medikament eingenommen haben, das schwere Schäden verursacht hat. Stichwort Contagan. Wir haben vorige Woche ja sehr viel im Fernsehen darüber gesehen. Das gar lebensgefährlich war. Und ich möchte auch noch mit Leuten sprechen, mit jemandem, der einen Angehörigen wegen eines falschen Medikamentes verloren hat. Also, das Thema morgen heißt das falsche Medikament. Wer von euch hat schon einmal ein falsches Medikament eingenommen, aus Versehen oder sogar auf ärztlichen Rat und unter Umständen dann mit fatalen Folgen? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr oder mailt rund um die Uhr domian@wdr.de. Heute aber nach wie vor, wie immer montags, eine offene Freithemensendung und schon geht es weiter mit Josef. Und Josef ist 63 Jahre. Hallo Josef. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Dass ich dich mehr erwische? Ja. Einen Moment, wo ich schon wieder mein Problem habe. Was ist das für ein Problem? Das ist das Problem, dass ich einfach in solchen Momenten jetzt emotional kraftlos werde. Ist das auch dein Thema, über das du mit mir sprechen möchtest? Muss sein, dass ich jetzt so stabil bin, dass ich mit dir sprechen kann. Ist das auch dein Thema, über das du sprechen möchtest? Ja, genau. Also du wirst in emotionalen Momenten, also im Moment, wo du aufgeregt bist, wo du angeregt bist, was heißt das? Da werde ich kraftlos. Was heißt kraftlos? Ja, einfach, ich klappe zusammen wie ein Taschenmesser. Ich bin bei Bewusstsein, aber ich habe keine Kraft mehr, wenn ich jetzt im Sofa sitze, so geht's, ich bin ja jetzt auch angespannt, ja. Dass ich das überhaupt jetzt... Also im Klartext, wenn du jetzt stehen würdest, dann würdest du vor lauter Aufregung zusammensacken. Im Moment ich habe jetzt alle Kraft zusammengenommen. Ja, also was heißt das, wenn du stehen würdest, würdest du dann zusammensacken? Nee, wenn ich auch sitze. Selbst wenn du sitzt, sagst du zusammen. Ja, ich bin aber jetzt, ich habe mich jetzt so hoch konzentriert, mit dir sprechen zu können, ja. Weil das ja angekündigt wurde. Ja. Und habe einen Ton weggetreten, weiß gar nicht, wie ich es dir erklären soll. Also ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche war Carmen Nebel am Fernsehen. Ja. Ja, und da war der Howard Carpendale und die Carmen Nebel hat ihm erklärt, dass ein Fan da reinkommt. Ja. Und das war dann die Mutter. Ja. Und wie die reinkam, das habe ich nicht mehr gesehen. Da werden mir die Augenlider schwer. Och. Da sehe ich das nicht mehr. Ach, Moment mal, du warst vorm Fernseher. Vom Fernseher. Und sahst diesen emotional bewegenden Moment, wo die Mutter von Howard Carpendale reinkam. Ja, das habe ich aber nicht gesehen. Nee, aber du wusstest, dass das auf dich zukam im Fernsehen. Und das hat dich so mitgenommen, dass du zusammengesackt bist. Da bin ich an meinem Sofa zusammengeklappt. Ach. Die Augenlider wurden schwer. Wirst du dann auch bewusstlos? Nein, ich habe das alles gehörmäßig mitbekommen. Also der ganze Körper klappt zusammen. Ja. Die Augen kannst du nicht aufhalten. Ja. Und bist völlig fertig mit Nerven. Ja. Wie ist es? Bist du Fußballfan? Bitte? Bist du Fußballfan? Ja, das habe ich deinem Kollegen schon vorher erklärt. Da war ja letztens das Länderspiel, ja. Wo nach 2 Minuten das Tor gefallen ist. Stand ich in der Küche. Ja. Und hab gehört, dass ein Tor gefallen ist und bin rüber in mein Wohnzimmer gegangen. Ich hatte Gott sei Dank keine Brille an, habe ich aber gestanden und war da so emotional berührt. Oh. Ich habe noch bist zusammengesackt. Und in meinen Zweisitzer reingefallen. Ich war froh, dass die Brille nicht aufhört. Ach, wie ist denn das, wenn du zum Beispiel jetzt Stichwort Fußball im Stadion bist? Nee, war ich noch nie. Ach, warst du noch nie? Nee. Und wie ist das so im Alltag, wenn du draußen irgendwo... Alltag, ich bin ein sehr humorvoller Mensch. Ja. Und ja, ich weiß auch nicht, ich habe einen kleinen Hund, ich gehe mit meinem Hund, zum Beispiel Gassi. Ja. Und da hält irgendwo ein Auto still, wenn dann so ein Auto langsam um die Ecke gefahren kommt. Ja. Denke ich mir manchmal... Hoffentlich fragt er mich nicht nach der nächsten Straße. Ach so, weil das für eine Aufregung wäre? Ja. Und dann. Wenn er dich aber dann nach der Straße fragen würde, was würde denn auf der Straße mit dir passieren? Würdest du in die Knie gehen? Ja, dann brauche ich so 1 oder 2 Schrecksekunden. Ja. Dann, wo ich mich gefangen habe, dann denkt derjenige vielleicht, der hat ein Herz oder sonst irgendwas. Und dann erkläre ich dem auch, wo er langfahren, ja. Aber da fallen mir schon wieder die Augenlider dabei zu. Ach. Weil, ja. Ja, aber ist es denn so, dass du auf der Straße wirklich zu Boden sinkst für ein paar Sekunden? Nee, da habe ich mich so unter Gewalt, ich habe ja auch schon eine psychosomatische Kur hinter mir. Ja. Und da habe ich das irgendwann mal einige Jahre im Griff gehabt, aber das ist auch situationsbedingt. Also man kann immer sagen, wenn es irgendwie aufregend oder stressig für dich wird. Dann passiert ja, das. Ein bisschen Stress habe oder so. Ich bin ja alleine. Ja, wie lange dauert denn immer so, ich nenne es mal Anfall, so ein Vorfall, sagen wir Vorfall. Eine Minute oder? Ja, eine Minute, es war auch schon länger. Auch schon länger? Mhm. Es gab auch schon mal eine Zeit, wo es länger war. Ich habe es auch schon im Auto erlebt. Ach, du fährst Auto? Ja, logisch. Dann solltest du nicht Auto fahren. Ja, wenn ich... Mensch! Ich spüre das immer vorher. Ja gut, aber kommst beim Autofahren kommt man ja oft in brenzlige Situationen, wo einem das Herz wirklich pocht. Ja, ich habe auch schon mal eine Leitplanke gestreichelt. Mann, oh mein Gott, das ist aber heikel, finde ich. Was machst du denn dann im Auto, wenn du mehr oder weniger in dich zusammensackst? Ich fahre dran und Ja, wenn man rechts ranfahren kann, aber immer kann man das ja nicht. Doch, die Anzeigen sind schon vorher da. Finde ich sehr gewagt, was du da machst. Ja, ich weiß. Mann, oh Mann, oh Mann. Wie lange hast du das denn schon? 20 Jahre. 20 Jahre? Kam das von heute auf morgen? Das kam von heute auf morgen durch eine Trennung von meiner Ehefrau. Und dann habe ich ja auch einen ganz tollen Job gehabt, habe damals gutes Geld verdient. Was hast du gearbeitet? Ich habe in einer Fertighausfirma die Baustellenabrechnungen gemacht. Ah ja. Finanzierungen. Ja. Und ja, ich bin dann entlassen worden, weil ich am Arbeitsplatz zusammengeklappt bin. Ja. Und ich habe auch damals Aussetzer gehabt, aber das, durch die Kur ist das halt alles wieder okay gewesen. Aber ich fühle mich ganz einfach einsam. Ja. Heute bist du Rentner? Naja, noch nicht. Ich bin noch selbstständig. Ach, du bist doch selbstständig. Und was machst du jetzt heute? Was machst du heute? Ich bin Buchhalter und mache Lohnabrechnungen. Ah ja. Und habe lauter solche Buchhaltungen, wo die Leute ja so schon Zwangsgeldandrohungen haben und so weiter. Ja. Gut, aber das machst du ja hauptsächlich dann im Sitzen und in einem Büro oder in einem Zimmer. Da ist es dann nicht so dramatisch. Ist das ganz eindeutig klar, dass das aufgrund dieses Trennungsschocks damals entstanden ist? Ich glaube schon. Und es keine körperliche Ursache hat, sondern wirklich eine seelische Verknotung in dir ist. Das ist festgestellt worden. Bitte? Es ist eine seelische Ursache und es ist festgestellt worden. Es gibt auch keine Heilung. Und man kann nichts dagegen machen? Nee. Ach, das kann ich ja nicht glauben, Mensch. Und immer wenn ich gut drauf bin, dann passiert mir das auch nicht. Ja. Aber so, wenn ich ein bisschen Stress habe, kommt das immer wieder. Josef, jetzt haben wir uns ja schon eine ganze Weile unterhalten. Ist es jetzt besser? Ist es jetzt ruhiger bei dir? Oder besteht? Im Moment ist es ganz schlimm. Ganz schlimm, oh. Im Moment empfinde ich es ganz krass. Ja. Wie ist das denn, wenn du mal, früher oder heute auch noch, eine schöne Frau triffst und na, irgendwie interessiert bist vielleicht an ihr? Da habe ich schon so viel unternommen. Ich bin schon tanzen gegangen. Ich bin ein guter Tänzer. Ich bin humorvoll. Ich habe zwei Geschwister. Ich spiele Gitarre. Ich mache allen möglichen Scheiß. Ja, wie ist das dann in der Konfrontation, wenn du mit einer Frau konfrontiert wirst, die du toll findest? Ja. Sagst du dann auch weg? Vor Aufregung? Nee, eigentlich nicht. Das nicht? Also das ist schon mal. Das hört sich da schon mal ganz gut an. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr im Oktober eine Frau kennengelernt. Ja. Die war mir auch sympathisch, aber die hat mich sofort eingenommen. Und die war so, die hat nicht gesagt, sie ist verliebt, sie liebt mich und die hat mich sofort eingenommen, die hat mir keinen Freiraum mehr gegeben. Achso, das war dir eine Nummer zu schnell. War mir eine Nummer zu schnell. So. Dann war die bei mir mal im Haushalt, die wollte gleich die Wohnung bekommen. Ja, so sollen die Mädels das ja auch nicht machen. Ich habe eine schöne Wohnung und ich pflege das auch, aber na gut, so auf die. Sagen wir mal, muss mal Grund wieder mal rein. Ja, aber jetzt mal im Ernst. In den Jahren nach deiner Trennung, nach der schlimmen Trennung, ich gehe mal davon aus, dass diese Trennung damals von deiner damaligen Frau ausging und nicht von dir. Ja. Hast du dich danach denn nochmal verliebt? Eigentlich nicht. Richtig verliebt nicht. Vielleicht wäre die Liebe die Heilung. Ich hab zwei Beziehungen gehabt, aber. Nicht so richtig volle Kanne verliebt? Das war nicht so volle Kanne. Das war nicht volle Kanne und ich liebe eigentlich meine Kinder. Und meine Kinder haben sich von mir, ja, die habe ich zwischenzeitlich wieder erobert. Ja, das ist auch schon mal sehr wichtig und sehr gut. Dieses, was du uns beschrieben hast, dass du in extremen Situationen so körperlich zusammensackst, das kostet natürlich unheimlich viel Kraft. Ja, und ich glaube, dass einen das auch sehr wiederum unter Angst setzt, nämlich Angst davor, dass das passieren könnte und man weiß vielleicht dann nicht, was man tun soll. Ja, Bewusstsein ist da nicht dabei. Ja. Wie oft kommt das so vor, in der Woche oder am Tag? Das passiert in den unmöglichsten Situationen. Ich brauche nur abends Fernsehen gucken. Ja, wie gesagt, ob das zum Beispiel ist oder ein Film, wo ich mitgehe. Auch ich kann es nicht beeinflussen. Aber das zeigt mir ja, wie dünn dein Nervenkostüm ist. Ja, das ist anscheinend sehr, sehr dünn, ich weiß nicht. Und ich kann das gar nicht glauben, dass ein guter Psychologe oder Psychiater da aufgeben würde und sagen würde, da kann man gar nichts machen. Ja, ich habe auch schon fast nicht. Habe ich auch schon überlegt. Und meine Freunde, ich helfe auch jedem, ich habe so ein Helfer-Syndrom. Mhm. Und die sind alle von mir begeistert und ich macht mir auch Spaß und ich habe jetzt gerade vor 2 Tagen habe ich mit, ich arbeite auch vor Ort, also nicht nur zu Hause. Mhm, ja. Und da habe ich eine Berufsbeziehung und da mache ich die Buchhaltung jetzt schon 14 Jahre. Mhm. Und der ist glücklich und ich habe mich vor 2 Tagen mit dem unterhalten, habe ich gesagt, ich bin im Moment ganz schlecht drauf und das spüre ich. Mhm. Eben, da arbeite ich abends, da fahre ich manchmal am Sonntag dahin, am Sonntagnachmittag um 16 Uhr fahre ich dahin und mache ich meine Buchhaltungsarbeiten und lege dem Chef seine gewünschten Unterlagen auf den Tisch und das ist, wird alles akzeptiert, aber dann freue ich mich auch auf zu Hause. Mhm. Und zu Hause und da fällt mir die Decke auf den Kopf und dann halte ich es nicht mehr aus. Also es hat schon auch vielleicht was mit Einsamkeit zu tun. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Also nochmal Respekt, oder was heißt nochmal? Respekt, dass du dich traust, hier anzurufen. Wenn man sowas hat und unter so etwas leidet. Ich habe schon ein paar Mal bei dir. Ja, ist das doch ein Riesenerfolg, dass wir beide haben jetzt richtig tapfer reden können die ganze Zeit, ohne dass du weggesackt bist. Ist doch super. Ja, da kann ich mich so konzentrieren. Das finde ich toll. So, weißt du, was ich jetzt möchte? Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin, mit der Simone sprichst. Weil ich das nicht glaube, dass man da nichts machen kann. Da muss man irgendwas unternehmen können. Darf ich dir noch was sagen? Bitte. Erstens mal schaue ich dich ja schon jahrelang. Mhm. Und da hattest du mal irgendwann, das möchte ich gerne mal wissen, da hattest du einen jungen Mann am Telefon, der war bei mir im Haus. Mhm. Der wollte eine Studienarbeit über deine Arbeit schreiben. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß und der hat sich auch nie mehr gemeldet, aber der war mal hier bei mir in Fulda. Ist das wahr? Da weiß ich nichts von. Ja. Ich weiß, dass es viele, viele wissenschaftliche Arbeiten gibt über uns hier, aber ich habe nicht mit jedem der Verfasser Kontakt. Da kann ich dir nichts zu sagen, tut mir leid. Mhm. Lieber Josef, jetzt legst du bitte auf und du wirst von der sehr netten Simone zurückgerufen. Ja. Und mal sehen, ob wir dir nicht ein bisschen auf die Sprünge oder ein bisschen helfen können. Vor allen Dingen würde mich interessieren, ob es auch Menschen gibt, die ist so ähnlich, ich meine, es gibt ja so viel Leid in unserer Gesellschaft. Okay, verbinden wir das ganz einfach mit einem Aufruf, wer auch unter so etwas leidet oder mal gelitten hat und da einen pfiffigen Ausweg gefunden hat, möge uns bitte mailen und wir reichen das dann an dich weiter. Ja, okay. Lieber Josef, alles Gute, legst du bitte auf, wir rufen gleich zurück. Ich dir auch, danke. Tschüss. Tschüss. Sachen gibt's, das habe ich auch noch nicht gehört. Hier ist die Doreen oder Doreen 34. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Sage ich Doreen, ist das richtig? Doreen. Liebe Doreen, um was geht's bei dir? Es geht um den Tod meiner Mutter und dass ich jetzt immer mehr Probleme im Moment habe mit meiner Tochter deshalb. Wann ist deine Mutter gestorben? Vor 2 Jahren. Ja. Und ich sage mal, ich selber komme im Moment auch noch nicht damit zurecht. Ist deine Mutter damals plötzlich verstorben? Sie hatte Krebs und sie hatte auch den Krebs besiegt und hat ein halbes Jahr dann sozusagen gesund gelebt. Mhm. Und dann kam das innerhalb von 6 Wochen, ist er dann halt gestorben. Ja. Ihr wart also schon mit dem Gedanken vertraut, aber dann gab es eine große Hoffnung und umso schlimmer war es dann, als es dann wieder schlimmer wurde und die Krankheit sich verstärkte. Mhm. Genau. Wie alt ist deine Mutter geworden? 52. 52. Mhm. Warst du bei ihr, als sie gestorben ist? Ja. Ja. Sie ist in meinen Arm eingeschlafen. Mhm. Also, ich hatte damals den Anruf bekommen an der Arbeit. Mhm. Hab dann alles stehen und liegen gelassen und bin halt mit einer Patentante zu ihr gefahren, weil ich nicht in der Lage war, selber zu fahren. Mhm. Und war die letzten 4 Stunden bei ihr. Mhm. Warst du alleine bei ihr? Ja. Ja. Was für eine Krebserkrankung hatte deine Mutter? Speiseröhrenkrebs. Mhm. Aber im Endeffekt war dann der gesamte Körper betroffen. Waren die letzten Stunden sehr schwer für deine Mutter? Ich war der gesetzliche Vormund. Vom Gericht wurde ich da eingesetzt, weil ich habe dann, wir wollten nicht, dass sie leidet. Mhm. Sie hatte immer Angst, unter Schmerzen und Qualvoll sterben zu müssen. Und da habe ich halt verfügt, dass sie ins künstliche Koma versetzt wird. Mhm. Und sie hat dann dadurch halt nichts mehr mitbekommen. Mhm. Bist du mit dieser Entscheidung für dich im Reinen, dass das eine richtige und gute Entscheidung war? Was den Aspekt Leiden betrifft, ja. Ja, aber? Aber man konnte eben mit ihr nicht mehr reden. Mhm. Wie lange war sie im künstlichen Koma, bis sie dann gestorben ist? 5,5 Wochen. 5,5 Wochen. Mhm. Konntest du das mit ihr vorher noch besprechen, dass man sie ins Koma legt, oder war sie da auch nicht mehr ansprechbar, richtig? Eigentlich war es so, dass sie hat gegenüber von uns gewohnt und ich bin dann angerufen worden von meinem Zwillingsbruder und erst hat nur gedacht, sie hat Herz und so weiter. Mhm. Und da habe ich einen Rettungswagen gerufen und sie hat halt immer gesagt, bringt mich nicht ins Krankenhaus, ich komme nicht wieder. Mhm. Ja, da denkt man halt immer wieder dran, ne? Und die hat es gemerkt. Und am nächsten Tag lag sie dann schon auf der Intensiv und ja, da haben sie dann im künstlichen Koma gelassen. Ich höre daraus, wie du das so sagst, dass du dir schon irgendwie, dass da schon Vorwürfe und Schuldgefühle sind. Ist das so? Also ich würde es heute nicht anders machen mit dem künstlichen Koma, aber ich hätte schon gern noch gesagt, dass ich es lieb habe, oder? Mhm. Ich habe dafür volles Verständnis, muss ich dir sagen. Einen schwerst kranken Menschen, wenn er das vorher sogar selbst gewollt hat, oder einen sterbenden Menschen, es ihm insofern zu erleichtern, dass man ihn in ein Koma verlegt oder versetzt. Ich habe da großes Verständnis für. Ich würde das auch wollen, was meine Person anbelangt. Ich habe halt gedacht, da muss er nicht leiden. Eben. Mhm. Wir wissen auch, dass es im Endeffekt eine Erlösung für sie war, aber irgendwie ist das alles so, als wäre es halt gestern gewesen. Mhm. Ich habe da Situationen halt erlebt, ich war nicht mehr in der Tiefschlafphase und trotzdem habe ich sie halt bei mir im Schlafzimmer stehen sehen, sozusagen. Mhm. Und habe sie auch nochmal umarmen können. Und das war alles so realistisch, dass ich nicht weiß, ob das jetzt wahr war oder ob ich anfange und spinne. Ja, also da sind solche Visionen aufgetreten von der Mutter. Genau. Ja. Du hast gerade was Interessantes gesagt. Du sagtest, ja, ich konnte ihr nicht sagen, dass ich sie lieb habe. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter? Sehr eng. Sehr eng. Ja. Über all die Jahre. Auch meine beste Freundin, ja. Ja. Und sie hat ja gegenüber von uns gewohnt. Auch meine Tochter war jeden Tag bei ihr. Zu dem damaligen Zeitpunkt war sie 5, meine Tochter, und da habe ich ihr halt ihre Geschichte erzählt mit den Wolken, dass meine Mutter halt jetzt auf einer Wolke wohnt, und da hat sie mich gefragt, wie es nachts ist, und da habe ich gesagt, da wird die Oma zum Stern, und habe dann ein Bild mit ihr aufgehangen, wo nur sie und Oma drauf sind, und habe gesagt, die Engel können jetzt auch über Bilder beobachten, weil sie Angst hatte, wenn wir die Jalousienrunde machen, dass sie nicht mehr sieht. Mhm. Das hat sie auch alles akzeptiert. Nur im Moment fängt sie halt an, immer wieder zu sagen, ich wäre bei Oma, ich vermisse meine Oma so sehr. Und lass mich mal noch etwas sagen, was ich gerade sagen wollte, bezogen auf den Satz, ich konnte ihr nicht mehr sagen, dass ich sie lieb habe. Ja. Ich glaube, so wie du das schilderst, wie eure Beziehung war und so wie ich das auch so höre, wie du über deine Mutter sprichst, dass deine Mutter sehr, sehr, sehr genau und über einen langen Zeitraum eigentlich immer gewusst hat, wie sehr du sie liebst. Dass es so insofern gar nicht so, ich sag das ja jetzt mal so salopp, nötig war, das am Ende nochmal zu sagen. Nicht so nötig war, dass man sich so schwere Vorwürfe machen muss, die du dir, glaube ich, irgendwie schon machst. Ich glaube, dass du so viel für deine Mutter getan hast, dass sie das auch in ihrer Krankheitszeit, als sie noch völlig bei Bewusstsein war, dass sie das sehr, sehr, sehr klar verstanden hat. Und dass du ihr alles gegeben hast, was du geben konntest. Und der Akt, dass man das veranlasst hat, dass sie in ein künstliches Koma gelegt wurde, war ja sicherlich auch ein Akt der Gnade, dass sie eben nicht leiden musste. Hättest du sie nicht in das künstliche Koma legen müssen, hätte sie vielleicht sehr gelitten und du hättest deinen Satz noch sagen können, ja. Aber ich glaube, das war sehr viel wichtiger, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, und sehr viel richtiger. Weißt du, was du mir von deinem Kind erzählst? Das Kind ist jetzt 7. Die ist jetzt 7, ja. Damals 5, ja, genau. Vielleicht kann es auch sein, dass deine Tochter mit dem Tod der Oma auch nicht so zurechtkommt, weil die Mama, nämlich du, nicht wirklich damit zurechtkommst. Und das ich kann dir den Halt nicht geben, den ich genau, euch geben möchte. Ganz genau, ganz genau. Vielleicht ist die Ursache der Unsicherheit des Kindes auch deine Traurigkeit und dein Verzweifeltsein über den Verlust der Mutter. Was natürlich verständlich ist. Ich habe im Moment halt das Gefühl, dass alles aus dem Fugen läuft. Hast du denn? Meine Gesundheit, meine Familie fällt auseinander. Ich habe eigentlich versprochen, auf meine Geschwister aufzupassen. Auch das funktioniert nicht richtig. Wie alt sind denn die Geschwister? Ich habe einen Zwillingsbruder und einen jüngeren Bruder. Der Zwillingsbruder ist dann nur auch schon satte 34, auf den musst du ja nicht aufpassen. Ja. Wie alt ist der andere? Der ist 25. Na gut, der kann auch für sein eigenes Leben sorgen. Ich weiß, aber... Hast du auch eine Beziehung oder lebst du mit deinem Kind alleine? Ich habe auch einen Ehemann. Ja. Und der hat sich aber seit dem Tod meiner Mutter auch sehr verändert und geht sehr oft abends jetzt weg und geht Bier trinken, kommt nach Hause und ist betrunken und... Ich kann gar nicht mehr richtig mit ihm reden. Woran mag das liegen? Mag das daran liegen, dass er seine Schwiegermutter auch so sehr vermisst? Oder liegt es daran, dass er mit deiner Trauer nicht umgehen kann? Ich denke mal beides. Mhm. Weil er hat meine Mutter mehr als seine Mutter angesehen als seine eigene. Mhm. Das heißt, ihr beiden sprecht auch gar nicht sehr viel in der Familie darüber? Nein, nicht unbedingt. Mhm. Mit wem sprichst du denn über deinen unglücklich sein über deinen Schmerz? Mit niemandem. Das ist ein schwerer Fehler. Da wundert mich auch gesundheitlich, also ich komme im Moment nicht mehr hoch. Da wundert mich das nicht, Doreen, dass du so angeschlagen bist. Es ist ein unfassbar schlimmer Verlust, einen Elternteil zu verlieren. Dass du nach 2 Jahren so fertig bist mit den Nerven, zeigt mir, dass da auch in der Trauerbewältigung etwas nicht richtig gelaufen ist. Und wenn du sagst, dass du mit niemandem sprichst, ja, ist es falsch. Da muss jetzt was passieren. Vielleicht ist ich habe versucht, Psychotherapie zu bekommen. Mhm. Die bekomme ich im Moment aber nicht, weil mein Anspruch ausgeschöpft ist. Ja, okay. Aber da gibt es ja noch viele andere Möglichkeiten, dass man sich mit anderen Trauernden zum Beispiel zusammentut. Stichwort Selbsthilfegruppen, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Gibt es mittlerweile so viele und auch gute Angebote, wo man mit Menschen zusammentrifft, die genau das Gleiche erlebt haben und den gleichen Schmerz kennen, wo man sich nicht viel vormachen muss. Wenn man sich da zum Beispiel austauscht, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich würde gerne dir einige Sachen an die Hand geben, Doreen. Okay. Sieh doch mal diesen Anruf hier vielleicht auch als ersten Schritt, etwas herauszutreten aus deiner Trauer. Die Trauer ist da, die soll ja auch da sein, aber du darfst nicht im Kreis gehen, immer und immer nur mit dir alleine sein. Mit dir und mit der Trauer alleine sein. Ich glaube, dass es große oder schlimme Auswirkungen hat auf deine Familie. Du hast die Warnsignale von deinem Kind erzählt. Sicherlich auch Auswirkungen eben dann auch auf die Ehe. Ja. Vielleicht sollte man auch überlegen, mit dem Kind mal zu einem Kinderpsychologen, vielleicht mal, das muss ja jetzt keine große Therapie sein, aber mal für einige Beratungsstunden zu gehen. Okay. Hast du Angst um das Kind? Also ich mache mir schon Gedanken, weil mit 7 Jahren soll man eigentlich solche Gedanken oder Äußerungen nicht machen. Mhm. Was hast du denn damals dem Kind gesagt, als die Mama gestorben war, deine Mutter gestorben war? Ich habe ihr halt die Geschichte mit den Wolken erzählt, dass die Oma jetzt dann im Himmel ist. Und als immer nachts Albträume hatte, habe ich sie halt angezogen, bin mit ihr raus und habe ihr den Sternenhimmel gezeigt und habe gesagt, guck da oben, der ganz helle Stern, das ist die Oma. Ja. Was soll ich machen? Hat das Kind damals das so aufgenommen? Ich glaube heute noch dran. Ja, ist ja auch okay. Wenn das Trost spendet, ist das ja auch ein absolut okay, das einem Kind so zu erklären. So, liebe Doreen, ich finde, es muss mit dir auch was geschehen. Ich glaube, du bist so der zentrale Punkt in eurer Familie. Ja. Was man machen kann, da werden wir dir jetzt mal einige Sachen sagen. Auch über eine Therapie hinaus, an die du offensichtlich im Moment nicht kommst. Ja? Okay. Du legst auf und wirst von Simone zurückgerufen. Okay. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, alles Gute und ganz, ganz viel Kraft. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ihr Lieben, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema das falsche Medikament. Wer von euch hat schon einmal ein falsches Medikament eingenommen mit fatalen Folgen? Wir haben letzte Woche viel im Fernsehen gehört über die Katastrophe, die Contragan-Katastrophe. Da hat ja eine Tablette ausgereicht zur schweren Behinderung der Menschen unter Umständen. Also wer von euch hat schon einmal eine falsche Tablette eingenommen, aus eigener Initiative oder sogar auf Rat eines Arztes mit fatalen Folgen unter Umständen? Oder wer von euch hat unter Umständen einen Angehörigen verloren, weil er mit falschen Medikamenten behandelt wurde? Das können dann ja auch Medikamente sein, die über einen längeren Zeitraum eingenommen wurden. Das muss ja dann nicht nur eine Tablette sein. Also das falsche Medikament ist morgen unser Thema. Wenn ihr gerne mit mir reden möchtet, dann meldet euch die ganze Nacht oder rund um die Uhr an über domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer, ab 0 Uhr sind wir erreichbar unter unserer kostenfreien Telefonnummer. So, herzlich willkommen Christoph. Christoph ist 23. Hallo Christoph. Hallo Domian. Christoph, um was geht's? Ja, ich wandere quasi in 2 Tagen aus. Oh. Wohin? Nach Australien. Nach Australien? Wie spektakulär. Ja. Du wanderst so richtig volle Kanne mit allem drum und dran aus. Ja, also ich habe jetzt erstmal geplant, für ein Jahr runterzugehen. Also ich wollte mir das Ende offen halten. Ja. Weil meine Eltern da runtergegangen sind dieses Jahr. Ach so, die sind da runtergegangen. Genau, die sind im Februar da runtergezogen. Ah, dann ist der Schritt ja nicht so ganz schwierig. Genau. Wohin geht's? Wo leben die Eltern? Die wohnen in Brisbane in der Nähe, also Queensland. Ja, und da gehst du auch erstmal hin? Genau. Ja. Warum sind deine Eltern dort runtergezogen? Meine Eltern sind da runtergezogen, weil mein Vater, also mein Stiefvater, da eine Anstellung bekommen hat. Und die wollten auswandern? Oder ist das nur vorübergehend? Für die Eltern? Ist offen auch. Also die haben jetzt gesagt, die gucken mal, wie es da unten ist. Und ja. Vielleicht bleiben sie für immer da, vielleicht kommen sie immer wieder runter. Was macht der Stiefvater vom Beruf? Der baut da eine Zeitungsdruckmaschine auf. Ach so, also ein Ingenieur oder sowas? Ja, also Elektriker und ja. Betriebswirt halt, ziemlich viel studiert noch. So, dann hat Christoph sich gedacht, Mensch, wenn die alten Herrschaften das können, mache ich das auch. Genau. Wie oft warst du schon in Australien? Noch nie. Noch nie? Ich war noch nie da. Und dann willst du auswandern nach Australien? Ja. Warum fährst du nicht erstmal zum Besuch hin und guckst, ob das dein Ding ist? Ja, das ist jetzt halt so. Ich habe jetzt so ein Work-and-Holiday-Visum beantragt für ein Jahr und ich halte mal offen, wenn es mir in dem Jahr gefällt, dann bleibe ich vielleicht länger da. Vielleicht Ach so. Komme ich ja früher zurück. Achso, dann kann man dieses Auswandern, das ist ja so ein kleines Auswandern. Genau. Das, da ist so ein Hintertürchen, wenn das dann irgendwie alles dir nicht gefällt und die Sonne zu heftig scheint oder die Leute unfreundlich sind, was ich nicht glaube, könntest du zurück. Genau, meine Schwester wohnt noch hier in Deutschland. Die wohnt in Deutschland. Genau. Was machst du hier in Deutschland? Ich bin leider zur Zeit arbeitslos. Hast du einen Job? Hast du was gelernt? Hast du einen Ausgabe? Ja, ich bin gelernter Rettungsassistent. Kann man das da unten anwenden? Ja, also ich... Vielleicht, oder? Ja, ich habe mich schon erkundigt und ich könnte es halt mit ein bisschen extra Theoriestunden könnte ich es mir ohne weiteres anrechnen lassen. Ja. Wie sind denn überhaupt die Pläne jetzt? Du kannst ja nicht nur von Luft und Liebe da unten leben. Ja, erstmal wollte ich mich ein bisschen erholen, weil das ganze Jahr jetzt ein bisschen stressig war. Also hast du ein bisschen auf der hohen Kante, wovon du leben könntest. Genau, meine Eltern werden mich da ein bisschen unterstützen, aber ich werde erstmal da ein bisschen entspannen und dann werde ich dann eventuell bei der Firma von meinem Vater dann arbeiten oder Ach so. Halt im Rettungsdienst da unten arbeiten. Also das ist ja schon, du fällst da weich, ne? Also da sind die Eltern da, da ist die Firma da, wo du eventuell arbeiten könntest und... Aber es ist dennoch, finde ich, ein großer Schritt, weil dieses Land ist nun extrem weit weg. Das ist nicht, wir wandern mal eben nach Schweden aus oder nach Italien, sondern das ist richtig weit weg. Mhm. Und alle Freunde, alles lässt man hinter sich. Eben. Wie ist das? Ja, das ist halt das Problem, weil ich mich jetzt vor ein paar Tagen frisch verliebt habe. Christoph, wie kann dir sowas passieren? Ja, das ist halt auch eine lange Geschichte. Ich war dieses Jahr mit einer Freundin zusammen, die ich auch schon mehr kenne und hab halt in der Zeit auch schon überlegt auszuwandern, hab ihr das nicht erzählt und es halt ziemlich wild passiert, ich verschuldet habe und sie das dann rauszukommen und dann mich verlassen. Achso. Ja und wir waren dann auch noch weiter befreundet und dann sind wir quasi wieder zusammen und dann hat sie immer gesagt, nee, keine Lust mehr, sie will dann auch keinen Kontakt mehr haben und keine Freundschaft mehr und das alles. Ja und in der Zeit war ich dann halt auch einmal ziemlich stark selbstmordgefährdet. Mhm. Ja, und dann haben wir meine Freunde, die ich dann, mit denen ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet hätte, mir dabei geholfen, da wieder rauszukommen. Mhm. Und ja, und dann habe ich halt jetzt mich dazu entschlossen, halt auszuwandern und habe jetzt eine kleine Abschiedsfeier gegeben. Und da habe ich mich dann halt in die beste Freundin von einer anderen Freundin verliebt. Oh weia. Und die weiß natürlich Bescheid, was los ist. Ja, die weiß aber nicht, dass ich mich in sie verliebt habe. Ach so, das weiß die noch gar nicht. Nein, das weiß ich nicht. Ach so, das ist nur so frisch, das ist noch gar nicht zum Vollzug gekommen, des Verliebtseins. Ja, das ist halt das Problem, weil sie jetzt vor 2 Wochen auch erst mit ihrem Freund Schluss gemacht hat und jetzt auch die Nase voll von Beziehungen hat und ich auch nicht wirklich weiß, ob ich ihr Typ wäre und... Wann genau ist der Abreisetag? In 2 Tagen. Ja. Die Sache kannst du vergessen, ne? Ja. Müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Ja. Ihr könnt euch natürlich noch ein bisschen mailen oder weiß ich was, aber das ist so weit, das hält nicht. Also das müsste jetzt schon eine Mega-Liebe sein, aber dafür ist es jetzt zu kurz, dass sich das irgendwie jetzt noch ein bisschen hier anwärmt, das Ganze. Ja. Gibst du deine Wohnung auch auf und alles? Ja, ich habe mit meiner Ex-Freundin zusammen gewohnt und dann ist sie halt ausgezogen und ich konnte mir die Wohnung normal nicht verleisten. Ja. Und bin dann jetzt in der Zeit, seitdem, wo ich halt mit meiner Schwester. Ja. Und ja. Ja, aber weißt du, ich glaube, das ist jetzt so ein Vergucken. Das ist nicht dramatisch, wenn du dann weg bist. Die wirst du wahrscheinlich schnell vergessen haben, wenn du den neuen Eindrücken ausgesetzt bist dort unten. Und vielleicht gibt es ja auch die eine oder nette, attraktive Australierin. Ja, das haben wir andere auch schon gesagt. Habe ich auch schon gehört, dass es die da geben soll. Ja. Mann, Mann. Und wie ist es so mit besten Freunden? Ja, denen tut es natürlich auch weh, dass ich nicht mehr hier bin. Und mir tut es auch leid, dass ich hier nicht mehr sein kann und ich weiß, was hier passiert. Und dann habe ich natürlich auch immer wieder die Gedanken, ja, bleibst du doch besser hier, weil vielleicht irgendwas verpasst hier oder weiß was. Ach, weißt du, ich finde das super, was du machst. Ich finde die Einstellung genau richtig. Ich versuche das mal ein Jahr und wenn es nicht klappt und wenn du keinen Bock hast, dann gehst du halt wieder zurück. Ja. In dem Alter kann man das machen. Irgendwie, je älter man wird, desto schwieriger wird es, solche unkonventionellen Dinge auch zu tun. Ja, das denke ich mir auch. Und ich meine, wenn es halt wirklich gefällt, dann kann ich irgendwann sagen, ich hab's gemacht. Ja, genau. Hat's gepasst und genau. Genau. Muss man nicht irgendwann vorwerfen, nee, hast du es nicht gemacht oder so. Genau. Und das ist ja wirklich nicht so kompliziert, dadurch, dass du da die Anlaufstelle deiner Eltern hast. Mhm. Das ist ja nicht so schwierig. Und wer weiß, dass in dem Jahr alles Tolles und Ungewöhnliches an Lebenserfahrung auch auf dich zukommt. Ja. Ich finde das super. Ich finde das absolut gut und kann dich nur ermutigen, das zu tun. Tust es ja sowieso. Und dir vor allen Dingen Glück wünschen, dass es einfach eine interessante Zeit wird. Selbst wenn es irgendwann nicht mehr schön ist, Ja. Hast du den Mut gehabt, das zu tun. Ja, eben. Das was ich jetzt, was mir auch den Mut gibt, weil die Sachen mit meiner Ex-Freundin auch so schön, ja, schlimm waren für mich und auch so schwer waren, dass ich mir jetzt auch einfach mal diese Auszeit gönnen möchte. Ja, ja, und es erweitert den Horizont, du lernst ein anderes Leben kennen, andere Menschen, andere Lebensformen und ich finde das super. Ich finde das ganz toll. Maile uns doch mal aus Australien. Ja, mach ich. Und vielleicht können wir dann im Februar oder so mal miteinander reden. Wie so die ersten Eindrücke waren und wie du dich eingelebt hast. Ja, kann man machen. Das wäre doch super. Ja, okay. Ja, verbleiben wir so. Du mailst uns auf jeden Fall und dann können wir Anfang des Jahres nochmal miteinander sprechen. Ja, alles klar. Also, toi, toi, toi, Christoph. Guten Flug, gutes Ankommen und Gruß an die Eltern. Ja, dir noch viel Erfolg. Ne? Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unsere Mailadresse domian@wdr.de. Weiter geht es mit Manuela und Manuela ist 44 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Manuela, um was geht's denn? Ja, mein Thema ist meine Ex-Beziehung, also mein Ex-Mann. Mhm. Seit wann ist er denn der Ex-Mann? Seit 8 Jahren. Oh, so lange schon. Ja. Wer hatte sich denn da damals von wem getrennt? Ich von ihm. Warum? Ja, hat mich ständig betrogen, belogen, geschlagen, gedemütigt. Wie lange wart ihr zusammen? 10 Jahre. 10 Jahre? Ja, und mein Problem ist, er beherrscht mich heute noch. Inwiefern? Ja, indem er, ja, wenn er kommt, also wir haben 2 Kinder zusammen, hat er weiterhin das Sagen, will also praktisch über mich bestimmen, was ich zu tun und zu lassen habe, redet mir und den Kindern aber vor, ja, ich könnte ja machen, was ich wollte, aber... Wie alt sind die Kinder jetzt? 16 und 11. 16 und 11, Hast du inzwischen eine neue Beziehung? Nein, noch nie. nichts ist dann mehr gelaufen seitdem. Bin ich nicht fähig zu. Weil du immer noch quasi diesen, ja, in dem Bann dieses Mannes stehst, sage ich mal so. Mhm. Hat der Mann denn eine neue Partnerin? Ach ja, hatte er. Hatte er. Mhm. Also er redet dir in dein Leben rein? Ja, er macht eigentlich, was er will. Wenn er meint, er müsste mit mir sprechen, dann ruft er an, möchte Telefonsex von mir. Die meistens bitte? Mache ich das dann. Wie bitte? Er will das und du machst das dann auch? Meistens, ja. Warum machst du das? Ich weiß es selber nicht, also. Ja, da solltest du drüber nachdenken. Denke ich öfters drüber nach, obwohl ich mich eigentlich widere und ekle, mache ich trotzdem. Du machst mit dem Typ Telefonsex, obwohl du den eigentlich hasst? Kann ich hassen sagen? Ja, also, kann man sagen. Was machst du denn noch mit dem und für den? Ja, ab und zu, also wenn er dann da ist, schlafen wir schon zusammen. Ach, auch das, realen Sex gibt es auch? Ja. Mhm. Und du weißt auch nicht, warum du das machst? Also, ich weiß nicht. Manuela. Irgendwie denke ich, wenn ich nicht glücklich bin, dann soll er es auch nicht sein. Warum ist er nicht glücklich, wenn du mit ihm schläfst? Verstehe ich nicht, die Logik. Nein, ich meine, ich denke das. Wenn es mir so schlecht geht, soll es ihm auch schlecht gehen. Aber ihm geht es ja nicht schlecht. Nein. Er nimmt sich ja, was er kriegen kann. Also geht es ihm besser als dir. Ja, aber ich denke mal, solange er mich noch am Rücken hat, geht es ihm nicht so gut. Denkst du? Verrückt. Was noch? Was passiert noch außer dem Sex? Ja, er meint, ich wäre Alkoholikerin. Also ich bin ich auf jeden Fall nicht. Trinkst du den ab und zu mal einen? Nee, also wenn er hier ist, so gut wie nie. Also wenn er nicht da ist, so gut wie gar nicht. Wenn er dann da ist, habe ich das schon mal mit ihm gemacht. Flasche Wein getrunken, wurde dann auch schon mal zwei. Mhm. Aber das will er dann verbieten. Das mache ich dann meistens, aber weil ich das nicht ertrage. Wie oft seht ihr euch denn? Also wir haben uns regelmäßig gesehen, wegen den Kindern auch. Und jetzt war letztens Oktober hier wieder, aber da ist dann nichts gelaufen. Was hast du regelmäßig? Einmal im Monat, zweimal im Monat? Ich würde sagen einmal im Monat. Hm. Wohnt er auch in deiner unmittelbaren... Nee, er wohnt nicht in meiner Nähe. Also er wohnt weiter weg? Ja, so 500 Kilometer. 500? Mhm. Was ja nicht schlecht ist. Ja. Wie geht er mit den Kindern um? Ja, ganz gut. Und die sind mit ihm auch zufrieden? Die sind total verrückt nach ihm. Ja, also zu denen ist er freundlich und nett und... Ja, aber ich meine, mein Sohn ist 16, der bekommt vieles mit und er sagt mir auch vieles. Er sagt mir, wenn du dich vom Papa verarschen lässt, ich nicht. Also. Ach so, er sagt das sogar so, wenn du dich vom Papa verarschen lässt. Würde es ihm aber nie direkt sagen. Nee, da hat er Angst vielleicht, aber er sagt es dir. Er weiß, er kann ihn nicht belasten. Er hat Angst, wenn er ihn belastet, dass der Mann sich dann zurückzieht. Mhm. Aber er wittert offensichtlich schon, dass der Vater die Mutter schlecht behandelt. Ja klar, das kriegen die ja mit. Mhm. Mhm. Also, ist die ganz, ganz große Frage, die über allem steht, warum machst du das? Wenn ich das beantworten könnte, dann würde ich es bestimmt nicht machen. Und das geht über 8 Jahre jetzt so? Ja. Das ist ja unglaublich, Manuela. Ja, ich habe alles gemacht, also er war im Gefängnis, ich habe ihn immer besucht. Weswegen war er im Gefängnis? Da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Ja. Diese Tat, die er da zu verantworten hatte, die hat dich dann auch nicht abgeschreckt, dass er das gemacht hat? Er war zweimal im Gefängnis. Vielleicht die erste Tat, aber die zweite möchte ich jetzt nicht drüber reden. Okay. Aber da hast du dann auch weiter zu ihm gehalten, hast ihn besucht oder Briefe geschrieben? Ja, weil er meinte, ich wäre schuld. Aber du warst nicht schuld. Ich sehe das nicht so. Hat das Gericht das auch gesehen, dass du nicht schuldig bist? Ja. Also du hast damit nichts zu tun im Klartext? Sehe ich nicht so. Wenn man einmal schon so etwas gemacht hat, worüber ich jetzt nicht reden möchte, dann ist das ganz klar, dass man bei Gericht nicht mehr geglaubt wird. Ich glaube, dass in solchen Fällen, wie du das jetzt schilderst, eine Grundvoraussetzung ist, dass man loslassen kann und will. Aber ich will's auch, aber ich darf's nicht. Ja, nein, du willst es auch nicht. Wenn du hast mir gerade diesen dubiosen Satz gesagt, wenn es mir nicht gut geht, soll es dem auch nicht gut gehen. Mhm. Und ich glaube, dem geht es nicht gut, wenn ich, Manuela, bei dem, dem im Nacken sitze. Welche seltsame Logik da dahinter stecken mag, vergiss es. Ja. Wie es dem geht, sollte dir Schnuppe egal sein. Und ich glaube, dass es dir erst gut geht, wenn dieser Mensch aus deinem Leben verschwunden ist. Ob es dem dann gut geht oder schlecht, ist völlig egal. Ja, das sagen wir alle Leute. Bloß solange du dir Gedanken machst über den, wie es dem geht, bist du mit diesem Mann verbandelt und verbunden. Mhm. Aber ich rede im Moment wahrscheinlich gegen 10 Meter dicke Betonwände an. Wenn du das 8 Jahre lang gemacht hast, steckt da ja eine unglaubliche Energie hinter, sich in so etwas so hineingefräst zu haben. Mhm. Was hast du denn unternommen, um aus dieser schrecklichen Falle, in die du dich da hinein manövriert hast, rauszukommen? Ich hatte mal eine Therapie gemacht, das hat auch gut geklappt. Mhm. Und dann habe ich ihn aber wieder gesehen und dann ist das alles wieder ist vorne losgegangen. Ist es eine Form von Hörigkeit? Abhängigkeit, ja. Mhm. Einer pathologischen Abhängigkeit. Ja. Einer krankhaften Abhängigkeit. Ja, würde ich sagen. Mhm. Wo man so mit klugen Argumenten und Vernunft überhaupt nicht rankommt. Mhm. Ich weiß das selber alles. Das weißt du alles selber, was man dir so sagt. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, ja, ich liebe diesen Mann, darum mache ich das. Nein, um Gottes Willen, Und wahrscheinlich würdest du... Man kann keinen Menschen lieben, der einen sowas antut. Und wahrscheinlich würdest du fassungslos vor anderen Leuten stehen, die dir das erzählen würden. Mhm. Oder? Fassungslos vor was jetzt? Nee, wenn diese Geschichte, die du mir erzählt hast, aus deinem Leben, wenn dir das jemand anders erzählen würde, dem das so erging, würdest du wahrscheinlich auch sagen, ja, wie ist das nur möglich und warum? Ja, mhm. Würde ich auch denken, mein Gott. Und warum macht die nichts? Mhm. So, da wir uns beide schon mal darüber einig sind, dass das ein pathologisches Phänomen ist, ein pathologisches Verhalten, mhm. ein krankhaftes Verhalten, ist der nächste Schritt, dass wir uns darüber einig werden müssen, dass du genau dahin gehst, wo man krankhaftes Verhalten versucht zu regulieren. Hm, habe ich jetzt auch vor wieder. Du hast eine Therapie mal gemacht, sagst du? Ja. Wie lange? Ambulant, 5 Jahre. 5 Jahre? Hm. Ich hatte aber trotzdem weiterhin nachher Kontakt mit ihm. Also ich war da nicht ganz offen. Was sind das für Therapeuten? Ich war nicht ganz offen. Bitte? Ich war nicht ganz offen. Ach so, du warst nicht ganz offen. Was heißt das? Du hast den Therapeuten belogen? Ja, im Vordergrund stand immer das Wohl meiner Kinder. Wie kann ich am besten das machen, dies machen? Ja. Und von daher ist das andere Thema dann untergegangen. Wobei genau jetzt muss dieses Thema ganz vorne stehen. Hm. Weil ich glaube, dass du vor die Hunde gehst, Manuela. Ja, gehe ich auch. Also. Und ich glaube, dass du schon schwere seelische Blessuren davongetragen hast. Sicher, ich habe mich schon fast zu Tode gehungert, weil er überhaupt nicht mag, wenn man dick ist. Und ich bin wirklich nicht dick. Ich bin jetzt vielleicht 48 Kilo und habe mich schon auf 39 runtergehungert. Wie bitte? Ja, das ist ja schon an der Grenze zur schwersten Magersucht. Mhm, ja. Du hungerst wegen dieses Mannes? Ja, weil ich weiß, dass er das mag und würde ihm dann gefallen. Mhm. Das heißt, du riskierst sogar deine Gesundheit für diesen Mann. Mhm. Deine seelische Gesundheit sowieso? Ja. Was ist deine Sehnsucht? Ich denke mal, das ist genau das gleiche wie bei meinen Eltern. Ich möchte endlich die Anerkennung. Ich habe doch nicht jahrelang umsonst gekämpft. Von wem möchtest du Anerkennung? Ja, von ihm. Ja, siehst du, da haben wir schon wieder den Punkt. Du beziehst ihn immer ein. Ich glaube, die Lösung ist, aus dem Hamsterrad herauszukommen, nämlich aus dem Hamsterrad herauszutreten, ihn nicht mehr mit einzubeziehen. Eine Anerkennung von ihm zu bekommen, ist völlig wurscht. Ist egal, wer dich anerkennt oder nicht anerkennt. Ja. Also, wenn du nach einer Anerkennung heischt von ihm, ist das ein weiteres Indiz deiner Abhängigkeit von ihm. Ja. Mhm. Nochmal, das ist ein Traum, eine Sehnsucht. Ich könnte dir mit einem Klicken ein neues Leben zaubern. Was wäre das? Ja, ich möchte endlich akzeptiert werden, so wie ich bin, als Mensch und so wie ich jetzt bin und nicht immer mich verändern zu müssen. Und von wem? Ja, fängt bei meinen Eltern schon an. Ah. Ja. Hm. Hm. Ich musste immer anders sein. Ist da auch eine Sehnsucht, eine ganz ferne Sehnsucht, vielleicht nach einer neuen Beziehung? Auf jeden Fall, aber ich bin nicht fähig dazu. Ja, noch nicht. Hm. Hattest du vor dieser Beziehung, über die wir jetzt so lange gesprochen haben, waren das auch Verbindungen, in denen du in so einer eher ja, abhängigen Rolle warst? Nein. Nee. Eher dominant. Eher dominant? Mhm. Da war ich einmal, ich war da verheiratet 10 Jahre. Also von mehreren Beziehungen kann man da jetzt nicht reden. Also mhm. Waren schon vorher welche, aber nicht. Mhm. Ich kann nicht sagen, dass ich von vielen Beziehungen reden kann. Ich finde, ich sage das mal wirklich so ganz als fremder Mensch, der zum ersten Mal deine Geschichte gehört hat. Ich finde das ganz erschütternd, was du mir erzählt hast. Und sage dir als auch völlig unbeteiligter Mensch, dass du, so glaube ich es, nur eine Chance hast, wenn du an einen richtig guten Therapeuten kommst. Mhm. Und du hast auch nur eine Chance, wenn du radikal dem alles erzählst. Ja. Das Ziel muss sein, für eine Gleichgültigkeit zu bekommen, was diesen Ex-Mann anbelangt. Das will ich, das wünsche ich mir jeden Tag, weil das lähmt mich ja. Ja, natürlich. Es lähmt dich nur nicht, es demütigt dich, ja. Es macht dich klein und lässt dich gefangen sein in einem fürchterlichen Leben. Ja. Und lässt dich auch keine gute Mutter sein. Ja, eben. Das ist ja auch noch ein Aspekt. Ja, und das sage ich ihm ja auch mal, wenn es mir nicht gut geht, dann kann es auch den Kindern nicht. Du sollst nicht ihm das sagen, der hat überhaupt nichts mehr damit zu tun. Du musst es dir sagen. Hm. Dem, der muss Luft für dich werden, der muss gar nicht mehr da sein. Ja. Ich glaube ja, dass jemand, der unter so einem Diktat steht und unter einem solchen Druck lebt wie du, kann keine entspannte, glückliche Mutter sein. Das heißt, du überträgst all das, was du dir selbst antust, überträgst du auch auf deine Kinder. Mhm. Und der 16-Jährige hat das schon geschnallt. Ja, und tut ihm ja auch bestimmt leid, wenn er das sieht, ne? Vielleicht gibt es sogar irgendwann mal später Vorwürfe, dass sie sagen, warum hast du nicht früher etwas wirklich radikal geändert? Warum hast du uns das all die Jahre angetan, Mutti? Das habe ich ja schon. Ich habe noch eine Tochter, 24, einen Sohn, 27, die machen das ja schon. Bloß keiner wird ihm das sagen, weil er hat die ja praktisch mit großgezogen. Mhm. Die machen das schon. Mhm. Die machen das schon. Mhm. Die sagen also, das sind Kinder aus. Meine Tochter sagt immer, und war der Typ schon wieder da? Ich sage gar nicht den Namen, die sagt immer der Typ. Mhm. Weil sie überhaupt nicht versteht. Das heißt, du hast dich durch dieses Verhalten auch so innerhalb deiner Familie schon komplett isoliert? Oder nein, isoliert? Meine Kinder kommen alle zu mir. Ja. Was sagen denn deine Eltern zu diesem... Habe ich keinen Kontakt. Hast du keinen Kontakt? Mhm. Mhm. Nein. Also Manuela, ich würde dir das wirklich äußerst dringend raten, dir jemanden zu suchen, der wirklich auch sehr gut mit einer solchen Thematik umgehen kann. Das heißt, mit dem du auch eine gute Chemie hast, sonst funktioniert das nicht. Wenn du den Therapeut nicht ernst nimmst, kannst du es vergessen. Wenn jemand auf die Uhr guckt, ein Therapeut, also das ist für mich schon mal gar nichts. Natürlich. Ja, es muss auch gleich, ich glaube ja, dass man in den ersten Momenten gleich kapiert, ob man kann miteinander oder ob man nicht kann. Mhm. Ich würde ja gerne auch noch, was vielleicht die Suche anbelangt und was es da noch so an Aspekten gibt, auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, gut. Ja, dann legst du bitte auf, Manuela, ja. Und die Simone ruft dich gleich an. Danke. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, unsere Zeit neigt sich allmählich im Ende zu. In der Technik war Michael Verhoeven. Ich möchte euch nochmal aufmerksam machen auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema das falsche Medikament. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die aus Versehen oder auf ärztlichen Rat ein Medikament eingenommen haben, unter Umständen mit fatalen Folgen. Ich sage nochmal das Stichwort Contergan. Mit fatalen Folgen, was die Gesundheit anbelangt. Oder vielleicht auch, dass es lebensbedrohliche Folgen hatte. Ich möchte gerne auch mit Angehörigen sprechen von Menschen, die ein Medikament vielleicht über einen längeren Zeitraum genommen haben, was völlig falsch war. Und die an den Folgen dieser Einnahme verstorben sind. Ich glaube, dass es da eine ganz große Dunkelziffer gibt von Fällen, die wir gar nicht so wissen oder die auch vertuscht werden. Also das falsche Medikament, ihr könnt uns erreichen rund um die Uhr unter domian@wdr.de. Bitte eure Telefonnummer immer in die Mail mit reinschreiben. Oder ihr ruft morgen ab 0 Uhr an. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar unter unserer bekannten kostenfreien Nummer 0800 220 5050. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Und freue mich auf morgen, auf eure Anrufe und die Gespräche mit euch. Macht's gut. Ciao.